Dr. Kenten ist beleidigt. Von Holmar Attila Mück. Von Erde kommt er und zu Erde wird er wieder werden. Lasst uns den Leib begraben und keinen Zweifel haben. Am letzten Tage wird er auferstehen. Hier ist er in Angst gewesen, aber dort wird er in Freude und Wonne sein. Amen. Amen. Amen. Die arme Helen musste sie so früh von uns gehen. Sie war ja bei Gott kein Spring ins Feld mehr, Milady. Immerhin hatte sie ihre 73 Lenze auf den Rippen. Major Coleridge, ich habe mich zwar damit abgefunden, dass ihre Ausdrucksweise degoutant ist, aber in diesem Fall hätte ich mit mehr Pietät gerechnet. Als ehemaliger Soldat bin ich gewohnt, die Lage realistisch einzuschätzen. Lord Chesterbury, dem ich die Ehre hatte, 40 Jahre als Butler zu dienen, pflegte des Öfteren zu bemerken, wir stehen immer auf der Grenze zwischen dem Sein und dem Nichts. Sehr richtig, Hudson. Nur hat unsere Truppe eine beträchtliche Schlagseite zum Nichts. Was noch lange kein Grund ist, uns zum alten Eisen zu zählen. Na, na, Dr. Kenton, ich habe kein Wort von Schrott gesagt. Ich meine damit Miss Green. Unsere liebe Patricia? Oh nein, da müssen Sie etwas missverstanden haben. Mitnichten. Warum hat man mich nicht gerufen, als Helen Smith ihren Anfall bekam? Miss Green weiß doch, dass ich Arzt bin und noch dazu mein Zimmer vis-à-vis der Kranken habe. Unsere liebe Patricia wollte Sie nicht belästigen. Es ging um Leben und Tod, Milady. Miss Green traut mir nichts mehr zu. Das ist es. Der Umstand, dass ich in ihrer Pension meinen Lebensabend verbringe, berechtigt sie noch lange nicht zu der Annahme, ich sei senil. Empörend ist das. Guten Tag. Oh, Mr. Pearson, wie rührend von Ihnen, dass Sie auch gekommen sind. Ist es nicht schrecklich? Die arme Helen ist nun schon die dritte in diesem Jahr, die uns verlassen hat. Und so plötzlich... Als der Arzt aus der Stadt kam, war schon alles vorbei. Hätte man mich gleich geholt, wer weiß, ob... Ach, ich bitte Sie, Doktor. Oh, Mr. Pearson, Sie kennen ja Dr. Kenton noch gar nicht. Er kam erst vor 8 Tagen zu uns in die Abendsonne. Sehr erfreut, Dr. Kenton. Wenn ich die Gelegenheit benutzen darf, um ein paar Worte mit Ihnen zu reden. Bitte. Wir sehen uns in den nächsten Tagen, Mr. Pearson. Ich bin der Notar von Patricia Green und gleichzeitig besitze ich das Vertrauen der Pensionäre. Sie müssen wissen, ich vertrete die Living Corporation, ein sehr respektables Unternehmen, bestens geeignet für Kapitalinvestitionen, falls ich auch Ihnen behilflich sein kann. Wer will sich im Herbst seiner Tage schon mit dergleichen selber belasten? Ich, Mr. Pearson. Ach, so. Nun, aber vielleicht haben Sie gewisse rechtliche Fragen zu klären. Das traurige Ereignis heute macht uns wieder einmal mehr bewusst. Jeder von uns. Fährt mal in die Grube. Ja. Hören Sie? Ja, das ist das Nebelhorn von Brighton. Könnte es nicht der Ruf des Todes sein? Wie meinen? Tja, wenn Sie es so empfinden. Vielleicht gilt er mir. Wenn es Sie beruhigt, können wir schon morgen Ihr Testament aufsetzen, Dr. Kenton. Sagen wir um 11. Sehr liebenswürdig, aber das wird nicht nötig sein. Dieser Ruf ist viel zu schwach für einen Mann wie mich, Mr. Pearson. Ich bin nämlich noch im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Empfehle mich. Können Sie mir sagen, ob die verstorbene Helen Smith leidend war? Ach, die war munter wie eine Vorstadtsoubrette. Und uns ein ganz fideles Huhn, Doktor. Oh, that's shocking, Major. Doktor, soviel ich weiß, war die arme Helen kerngesund. Darum waren wir ja auch alle so erschrocken, als sie diese Herzinsuffizienz bekam. Was war denn die Todesursache bei den anderen Heimgängen im letzten Jahr? Das Herz, Doktor. Immer das Herz. Immer das Herz. Und immer ganz plötzlich. Ja, ja, ja, ja. Es war jedes Mal furchtbar deprimierend, wenn wir am Morgen erfuhren, was in der Nacht geschehen war. Und immer war Miss Green allein mit den Kranken. Ja, bis zum letzten Atemzug. Ist das nicht rührend? Wie war das mit dem Totenschein? Hat denn immer derselbe Arzt ausgestellt? Natürlich, Dr. Baker. Er ist unser Hausarzt. Und uns wirklich kein schlechter Feldscher für unsere morschen Drüsen, Doktor. Trotzdem hätte ich mir die Tote noch einmal ansehen sollen. Oh, ich glaube nicht, dass unsere liebe Patricia das zugelassen hätte. Sie war immer strikt dagegen. Ach. Ja, es würde uns viel zu sehr aufregen. Was ja auch stimmt. Bei mir wäre kein Schock zu befürchten gewesen. Ich bin dergleichen Anblicke gewöhnt. Wie ärgerlich, dass ich nicht darauf verstanden habe. Warum eigentlich, Doktor? Sagen wir aus Fachinteresse, Major. Ich bin Gerichtsmediziner und habe bei Scotland Yard gearbeitet. Donnerwetter! Volltreffer. Wollen Sie damit sagen, mein Gott, heißt das, Sie hegen Zweifel, dass unsere arme Helen eines natürlichen Todes gestorben ist? Nichts ist unmöglich, Milady. Sie können sagen, was Sie wollen, Gentlemen. Aber die Vermutungen Dr. Kentons sind einfach horrible. Ich habe die ganze Nacht überlegt, ob ich nicht alles unserer lieben Patricia erzählen soll. Verzeihung, Milady, aber das könnte sehr ärgerlich für Dr. Kenton werden. Stimmt sein Verdacht nicht, wird ihm Miss Green kündigen. Stimmt er, wäre er umgehend ein toter Mann. Hudson? Natürlich stimmt es nicht, zum Henker. Ein halbes Leben war Kenton bei Scotland Yard. Hunderte von Mordfällen hat er mit aufgeklärt. Nur, er hat die Leichen obduziert, während die anderen den Ruhm einsteckten. Ist es denn ein Wunder, wenn bei ihm etwas ausgehakt hat? Wir sollten dem alten Jungen entgegenkommen und mitspielen. Das ist eine wirklich faire Geste, Sir, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Na, geht das nicht ein bisschen zu weit? Solange uns Kenton nicht auf den Seziertisch packt. Entsetzlicher Gedanke. Ich würde mich ja nicht einmal von ihm untersuchen lassen. Seit gestern habe ich den Eindruck, er riecht nach Formalin. Ah, da kommt hier unser Sherlock Holmes. Alles klar, zum Gefecht. Nun, Doktor, was gibt es Neues? Irgendeine heiße Spur, Sir? Zumindest ein paar Fakten, die es wert sind, überdacht zu werden. Ich habe mir die Praxis von diesem Dr. Baker angesehen. Sehr pompös. Und dabei ist der Mensch noch ziemlich jung. Das ist allerdings sehr verdächtig. Dann habe ich Miss Green und Mr. Pearson im Park überrascht. In einer sehr vertraulichen Situation. Oh. Und was hat das zu bedeuten? Mr. Pearson scheint nicht nur der Notar von Miss Green zu sein, Milady. Sehr richtig. Und dann gab man mir in der Buchhandlung noch diese Bestellung unseres Butlers Benjamin mit. Die kleine Giftfibel? Donnerwetter! Ob dieser Benjamin ein Cesare Borgia ist, Sir? Oh, aber er wird doch die arme Helen nicht vergiftet haben. Nichts ist unmöglich, Milady. Sie meinen wirklich? Ja, aber was für einen Grund hätte er denn gehabt? So viel ich weiß, litt Helens Sparstrumpf nicht gerade an Schwindsucht. Vielleicht hat Benjamin sie beerbt. Oh nein, nein, das weiß ich genau. Dann scheidet leider dieser sogenannte Butler als Mörder aus, Sir. Durchaus nicht, Mr. Hudson. Er könnte ebenso gut im Auftrag des Erben gehandelt haben. Ach, das ist doch absurd. Helen hatte keine Angehörigen mehr und ihre Alleinerbin ist unsere liebe Patricia. Sie ist doch wohl über jeden Verdacht erhaben. Sonst hätten wir es mit einer Massenmörderin zu tun, Doktor. Denn soviel ich weiß, haben ihr die anderen Heimgegangenen auch ein Legat vermacht. Sieh mal an. Interessant. Wieso? Ich habe die liebe Patricia auch in meinem Testament bedacht. Nur wer von uns nicht? Die Spur könnte heiß werden. Sir! Jetzt gehen Sie ein bisschen zu weit, alter Junge. Sehr richtig. Hören Sie auf mit Ihren makabren Spielen, Dr. Kenton. Sie machen sich nur lächerlich. Tea Time! Und ich habe mich noch gar nicht umgezogen. Es geht doch nichts über eine schöne Tasse Tee. Lord Elliot, mein Mann, Gott hab ihn selig, pflegte mir bei jedweder Aufregung zu raten. Trink Tee, meine liebe Hazel. Der hilft sogar bei Erdbeben. Sie sind aufgeregt, Milady? Ich? Ihre Frage ist ja geradezu lächerlich, Doktor. Der Major fehlt noch in unserer Runde. Das finde ich allerdings sehr merkwürdig. Fangen wir indes ohne ihn an. Nehmen Sie auch ein Törtchen, Hudson? Gern, Milady. Ich habe ein Faible für Süßigkeiten. Doktor? Bedauere, Milady. Tee? Ja. Kuchen? Nein. Ah, ich wünschte, ich könnte mich auch dazu durchringen. Aber die Törtchen sehen so verlockend aus. Und schmecken delikat. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Milady. Das muss ich mir noch sehr überlegen, Major. Ihretwegen hatte ich eine ärgerliche Viertelstunde. Die Herren befürchteten nämlich, der ominöse Mörder hätte sein nächstes Opfer geholt. Aber wozu haben Sie denn eine Thermosflasche mitgebracht? Ich habe mir aus der Küche kochendes Wasser geholt, um mir einen Teebeutel aufzubringen. Aber Sir! Major, Sie sind schon ebenso barbarisch wie die Leute vom Kontinent. Ein Törtchen? Nein, danke. Ich muss auf meine Figur achten. Aber das haben Sie doch sonst nicht getan, Sir. Sie sind heute etwas wunderlich, mein Bester. Unser Major fürchtet, die Törtchen könnten vergiftet sein. Sie nicht? Wie ich sehe, essen Sie keins, Doktor. Und auch Sie, Milady, haben Ihr Törtchen nicht angerührt. Nur ich habe meins gegessen. Oh, himmlischer Vater. Mr. Hudson! Luft! Ich bekomme keine Luft! Ich rufe sofort Dr. Baker! Nein, bitte nein, Sir. Bleiben Sie bei mir, Dr. Kenton. Nur Sie, bitte! Fassen Sie mit an, Major. Luft. Wir bringen ihn auf sein Zimmer. Ja, und? Und ich? Soll ich allein hier bleiben? Wir sind gleich zurück. Milady, trinken Sie indessen eine Tasse Tee. Der hilft sogar bei Erdbeben. Mein Gott. Ich glaube, Chopin ist da ungefährlicher. Oh mein Gott. Wenn der Doktor nun doch recht hat. Der arme Hudson. Und wer ist der Nächste? Milady. Oh. Aber Milady, ich bin's doch. Patricia. Was wollen Sie? Nur ein bisschen nach Ihnen sehen, Milady. Sie sind so allein? Die Herren kommen gleich im Moment zurück. Sie haben nur Mr. Hudson auf sein Zimmer gebracht. Ist ihm nicht gut? Nein. Er hat einen Anfall. Wie die arme Helen. Ach. Dann muss ich mich schon wieder auf eine Nachtwache gefasst machen. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Dr. Kenton ist bei ihm. Dr. Kenton? Das ist mir aber gar nicht recht. Was haben Sie denn, Milady? Sie zittern. Ich muss an die Luft. Ein bisschen gehen. Bei dem Nebel. Sie könnten sich den Tod holen. Das kann ich hier auch. wenn meine Stunde gekommen ist. Da haben Sie recht, Milady. Ich werde Ihnen meinen Schal umlegen. Nein, nicht mit dem Schal. Lassen Sie mich. Nein, nein. Lady Elliot, wo sind Sie? Milady, antworten Sie doch! Ich sage Ihnen, Doktor, wir suchen Sie umsonst hier im Park. Als wir von Mr. Hudson kamen, stand die Terrassentür offen, Major. Im Haus ist Lady Elliot nicht. Also muss ich vermuten, dass sie im Zimmer Platzangst bekam und ins Freie gerannt ist. Sie muss hier sein. Es sei denn, sie ist nach Brighton gelaufen. Ohne Hut und Mantel? Selbst in ihrer größten Todesnot würde sie das nicht tun. Gehen wir. Lady Elliot! Antworten Sie doch! Dieser verdammte Nebel. Wir müssten noch längst an der Parkmauer sein. Major, was ist? Au! Wir sind an der Mauer. Ich habe es deutlich gefühlt. Moment. Hier ist eine Tür. Wir sind am alten Gartenhäuschen, Major. Die Lampe brennt. Hallo? Ist hier jemand? Die Lady. Da. Da liegt sie. Ist sie tot? Ach Gottlob, nur ohnmächtig. Milady! Milady! Sie werden schon etwas kräftiger zuschlagen müssen, Doktor. Ich habe nicht die Absicht, ihr das Nasenbein zu zertrümmern. Milady! Hören Sie mich? Es ist so hell. Wo bin ich? Auf Erden, im alten Gartenhaus. Ach so. Ach, Sie sind es, Mr. Kenton. Und Sie, Major. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Ich wollte hier Zuflucht suchen, aber kaum war ich hier im Haus. Da ging die Tür auf und der Mörder stand vor mir. Der Mörder? Sie leben ja noch. Was ein Wunder grenzt. Der Mensch starrte mich so merkwürdig an und dann sagte er... Oh, was machen Sie denn hier? Oh, da, da schon wieder. Oh. Immer wenn Milady mich sieht, fällt sie in Ohnmacht. Ich kann mir das nicht erklären. Aber vielleicht sagen Sie mir, was Sie hier suchen, Benjamin. Miss Green hatte mir das Gartenhaus für meine Experimente zur Verfügung gestellt. Ich bin leidenschaftlicher Hobbygärtner und züchte die Lycopersicum extrenum. Sieh mal an. Was ist das? Die übergroße Tomate. Und Benjamin, haben Sie Erfolg? Leider noch nicht, Sir. Da ich bisher Unkrautbekämpfungsmittel benutzte, die sowohl das Unkraut als auch die Tomaten vernichteten. Darum riet mir Mr. Pearson, ein eigenes Mittel zu entwickeln, anhand der kleinen Giftfibel, die sie mir heute aus der Buchhandlung mitbrachte. Ah, so. Benjamin, Sie wissen doch, dass dergleichen Gifte auch für Menschen tödlich sind. Selbstverständlich, Sir. Oh. Aber ich habe ja nicht die Absicht, sie zu essen. Ich habe lediglich für Milady einen Rollstuhl geholt, um sie ins Haus zu bringen. Sehr freundlich, Benjamin. Aber so wie die Dinge liegen, ist es wohl besser, wenn ich das tue. Wer ist da? Ich lasse keinen herein. Wir sind es, Mr. Hudson. Milady, der Major und ich. Einen Augenblick. Ich muss erst die Kommode wegräumen. Entschuldigen Sie, aber ich dachte, sicher ist sicher. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Milady? Oh, danke, Mr. Hudson. Und wenn Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich hätten. Ist Ihnen nicht wohl, Milady? Ich bin nur noch etwas angegriffen. Der Major und ich fanden Milady ohnmächtig. Himmlischer Vater, wollte man sie auch vergiften? Mich wollte die liebe Patricia mit einem Schal erdrosseln. Nein, jetzt brauche ich auch. Ich denke, wir alle sollten etwas trinken. Oh, wie gut, dass ich immer eine Flasche Whisky bei mir habe als Magenstärkung nach dem Vorbild von Lord Chesterbury, dem ich... Oh, lassen Sie, Mr. Hudson. Ich schenke schon ein. Im Laufe von 40 Jahren, in denen ich die Ehre hatte, Milord zu dienen, ist mir nicht einmal etwas aus der Hand gefallen. Chesterbury Castle war ja auch kein Mördernest, wie diese Pension hier. Schockschwere Not, Meuchler und Leichenflatterer, wo man hinsieht. Mein Entschluss ist gefasst, ich ziehe hier aus. Aber Mr. Hudson... Er hat vollkommen recht, Doktor. Selbst bei Waterloo hatte man mehr Chancen, mit dem Leben davonzukommen. Und ich habe auch nicht die Absicht, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Ich bitte Sie, Doktor, kommen Sie mit. Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe. Weil wir uns über Sie lustig gemacht haben, sind Sie nun beleidigt. Und mit Recht, alter Junge, mit Recht. Niemals hätten wir Ihre schrecklichen Vermutungen für einen Spleen halten dürfen. Sie haben mir ja das Leben gerettet, Sir. Nicht nur Ihnen, Mr. Hudson. Wir alle müssen Ihnen danken, Doktor. Und darum bitte ich Sie, vergessen Sie unsere Unartigkeiten, von denen wir wünschen, sie wären nie geschehen. Milady, ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Nun, dann lassen Sie sich sagen, ohne Sie gehen wir nicht. Also, Gentlemen, wir sollten jetzt Mr. Pearson anrufen und ihn bitten, morgen zu uns zu kommen. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Milady, warum? Da seine Freundin ständig versucht, uns umzubringen, müssen wir damit rechnen, dass er mit im Komplott ist. Wir werden doch so einen Menschen nicht länger die Generalvollmacht über unsere Einlagen bei der Living Corporation überlassen. Ganz meiner Meinung. Und das wollen Sie Mr. Pearson so direkt sagen? Und der Polizei. Verzeihung, Milady, aber wir haben noch keinerlei Beweise, die Miss Green überführen könnten. Nun, Sir, was mich angeht... Ihr Unwohlsein war lediglich eine Reaktion Ihrer strapazierten Nerven, Mr. Hudson. Aber mich wollte Patricia erdrosseln. Was sie abstreiten kann, da sie mit ihr allein waren, Milady. Ach so. Nun gut, dann werden wir Mr. Pearson sagen, dass wir in eine andere Stadt ziehen... und uns dort einen Vermögensverwalter suchen. Ich möchte nicht indiskret sein, aber was ist diese Living Corporation eigentlich für ein Unternehmen? Es baut Ferienzentren in Spanien und verspricht eine ausgezeichnete Rendite. Sie sollten sich auch dafür interessieren, Doktor. Nun, kein schlechter Gedanke, Major. Dann werde ich Mr. Pearson in diesem Sinne um eine Unterredung bitten. Erstens ist es unverfänglich und zweitens habe ich die Möglichkeit, bei Ihrem Gespräch mit ihm dabei zu sein, wenn Sie einverstanden sind. Oh, Dr. Kenton, das wäre eine große Beruhigung für uns. Also gut, sagen wir morgen früh um 11. Schon 11:45. Ich verstehe nicht, wo Dr. Kenton bleibt. Auf seinem Zimmer ist er nicht, Milady. Das letzte Mal habe ich ihn gestern Abend gesehen. Er wollte nach Brighton gehen, um zu telefonieren. Hier im Hause fürchtete er Mithörer. Himmlischer Vater, es wird ihm doch nichts zugestoßen sein. Ist Dr. Kenton noch nicht da? Mr. Pearson hat um 12 einen wichtigen Termin. Ach, Miss Green, vielleicht nutzen wir dann die Zeit, um etwas mit Ihnen und Mr. Pearson zu besprechen. Gut, dann werde ich ihn holen. Sie wollen ohne den Doktor anfangen? Ja, wir können Pearson nicht länger hinhalten. Der Doktor kommt bestimmt jeden Augenblick. Einen wunderschönen guten Morgen. Nun, was haben Sie für Wünsche? Was kann ich für Sie tun? Mr. Pearson, es bahnen sich Veränderungen an. Ja, wir alle hier und Dr. Kenton haben die Absicht, die Pension Abendsonne zu verlassen. Aber Milady, warum denn? Ich tue doch alles, damit Ihr Lebensabend angenehm und sorglos ist. Und wir möchten, dass er es auch bleibt. Wie soll ich denn das verstehen? Das Klima. Mir bekommt das Klima nicht, Madame. Mir auch nicht. Auf einmal? Aber das ist doch kein Grund, dass auch die anderen... Dr. Kenton und ich möchten die Gesellschaft der beiden Herren nicht missen, Miss Green. Das ist ja ganz neu, Milady. Dahinter steckt doch Dr. Kenton. Seit er im Haus ist, sind sie alle wie verwandelt. Sie, Milady, nennen mich plötzlich Miss Green. Und gestern Abend, als ich Ihnen meinen Schal umlegen wollte, da haben Sie sich gebärdet, als hätte ich die Absicht, Sie umzubringen. Das wollten Sie auch. Genau wie die arme Helen. Und die anderen. Sind Sie denn alle verrückt geworden? Na, endlich, Doktor. Ach, wir haben Miss Green eben gesagt, was gehauen und gestochen ist. Aber Mädchen, wie konnten Sie das tun, ohne Beweise zu haben? Ich war gerade bei Dr. Baker und habe die Krankengeschichte der Verstorbenen eingesehen. Sie sind alle eines natürlichen Todes gestorben. Oh. Was denn nun? Sie wissen doch, dass Miss Green Sie jetzt wegen Verleumdung verklagen kann, Milady. Das ist mir... Das ist mir ja alles so schrecklich unangenehm, meine liebe Patricia. Sie haben sich von Dr. Kenton beeinflussen lassen, Milady. Ich werde alles vergessen, wenn er umgehend mein Haus verlässt. Unter diesen Umständen hat sich auch unser Gespräch erledigt, Doktor. Wie man's nimmt, Mr. Pearson. Ich habe nämlich Erkundigungen über die Living Corporation eingezogen. Nicht umsonst habe ich noch immer meine Verbindungen zum Yacht. Und da teilte man mir heute mit, dass diese Firma gar nicht existiert. Was? Mein Gott! Aber wir haben noch Papiere. Gefälschte. Und unser Geld? Einen Teil davon hat Mr. Pearson benutzt, um es ständig zu verleihen. Kurzfristig. Zu Wucherzinsen. Den anderen Teil hat er in der Schweiz deponiert, wo er bereits im Tessin ein Haus gekauft hat. Davon weiß ich ja gar nichts. Bitte, ich hab wohl... Oh, jetzt verstehe ich. Verschwinden wolltest du. Mit dem Geld. Und ohne mich. Petrischer. Ich fürchte, diese Vermutungen kommen der Wahrheit sehr nahe, Miss Green. Versuchen Sie nicht zu fliehen, Mr. Pearson. Die Polizei steht bereits vor der Tür. Und so wie die Dinge liegen, wird sie Miss Green begleiten. Und sie ist doch seine Komplizin gewesen. Ja, Milady. Und nun wollen wir uns ein neues Domizil suchen. Wenn auch aus anderen Gründen, als ich angenommen habe. Es ist mir peinlich, dass mich mein kriminalistischer Instinkt so in die Irre geführt hat. Aber nur anfangs, lieber Doktor. Und es kommt doch immer auf das Ende einer Geschichte an. Ja, Milady. Das pflegte Lord Chesterberry auch des Öfteren zu bemerken. Nur die letzte Schlacht entscheidet. Dr. Kenton ist beleidigt. Kriminalhörspiel von Holmar Attila Mück. Es sprachen Dr. Kenton, Eugen Schaub, Lady Elliot, Marga Legal, Major Coleridge, Robert Trösch, Hudson, Gerd Michael Henneberg, Patricia Green, Kerstin Sanders, Butler Benjamin, Erich Brese, Pearson, Edzard Hausmann, Reverend, Georg Helge. Regie Peter Gröger. Produktion Rundfunk der DDR 1977.